Nasıl? Oh, Milliarden von Menschen, Generationen, die alle fressen, lieben und irgendwo wohnen. So viele, mehr als ein allgemeiner Lohn. Eines ist so wohl, wirklich jedem gleich. Eines, das für alle. Es ist der Himmel, atme ihn rein und aus und wieder raus. Und wenn du dabei nicht an der Welt atmen darfst, dann we'll be right back. Herzlichen Dank. Möchte vielleicht jemand elektronische Bassgitarre spielen? Die wird jetzt gerade frei.